Und nun haben wir noch einen Gast aus Trier, Markus Flüger von der Arbeitsgemeinschaft Frieden Trier und auch von der DFGVK Trier. Hallo. Eigentlich wollte ich euch ausführlich berichten, was wir von der Landesregierung fordern, aber ich denke, das ist klar an so einem Tag. Ich habe stattdessen einen Text vorbereitet, der heute Premiere hat und der, denke ich, noch viel besser passt. 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Sag nein. Wolfgang Borchert sagte es einst sehr treffend. Wenn sie dir den Krieg befehlen, dann gibt es nur eins. Sag nein. Was heißt das heute im Hinblick auf den Werbefeldzug der Bundeswehr, auf dieses Gelöbnis? Du, Schulleiter, du Lehrerin, wenn die Bundeswehr sich morgen meldet und will wieder mit Infotruck und Jugendoffizieren Werbung in deiner Schule machen, dann gibt es nur eins. Sag nein, du Schülerin. Wenn der Wehrdienstberater dir eine Karriere bei der Bundeswehr empfiehlt und das bezahlte Studium und die kostenlose Ausbildung anführt, dann gibt es nur eins. Sag nein, du Arbeitssuchender. Wenn die Bundeswehr dir ein sicheres Einkommen verspricht und von Abenteuer und Kameradschaft faselt, dann gibt es nur eins. Sag nein, du Jugendlicher. Wenn der Jugendoffizier dir mit dem Simulationsspiel Polis, mit YouTube-Filmen und Fernsehserien, Sport- und Musikwettbewerben den Dienst an der Waffe schmackhaft machen will, dann gibt es nur eins. Sag nein, du Mutter, du Vater. Wenn die Bundeswehr wieder an die Schule deiner Kinder kommt, beantrage einen Schulbeschluss für eine Schule ohne Militär oder stehe zumindest einen Befreiungsantrag für dein Kind. Melde dich beim Elternbeirat und sagt gemeinsam nein. Du Bürgermeister, du Polizeibeamter, du Verwaltungsangestellter, wenn die Bundeswehr morgen einen Platz in der Stadt für ihre Heeresschau, ihr Gelöbnis, ihren Musikwettbewerb oder ihren Rekrutierungstrag beantragt, dann gibt es nur eins. Sag nein, du Friedensbewegte. Wenn du morgen hörst, wo die Bundeswehr wieder Werbung macht, dann gibt es nur eins. Schließe dich mit anderen zusammen, protestiert, verteilt Flugblätter, widersprecht, blockiert die Bundeswehr und sagt nein. Denn wenn ihr nicht nein sagt, wenn ihr nicht nein sagt, dann werden viele die Propaganda des Militärs glauben und die Geldvernichtung für Rüstung tolerieren. Dann werden noch mehr junge Männer und Frauen in den Krieg ziehen oder ihn unterstützen. In einen Krieg für Wirtschafts- und Machtinteressen, für eine Verwertungslogik, der nicht der Mensch, sondern der Profit zählt. Unsere Kinder werden Menschen töten. Sie werden verletzt oder selbst getötet. Viele werden traumatisiert zurückkehren und das militärische Denken wird immer mehr Platz greifen. Wenn wir nicht nein sagen, wird der Krieg das Verbrechen an der Menschheit weiterhin mit unserer Unterstützung organisiert. Sagen wir also heute nein, nein zu diesem Gelöbnis! So, wir haben jetzt die Reden erstmal gehalten. Wir drehen jetzt etwas leiser und machen ein bisschen Musik. So. So. Also, nochmal ein paar Worte an die Polizei. Wir fordern die Polizei auf. Nochmal an die Versammlung hier. Der Spaß endet hier und jetzt. Die Versammlung wurde aufgelöst. Begründet damit, dass diese Versammlung jeglich darauf ausgerichtet ist, das Gelöbnis zu stören. Sie haben wieder voll und fortgesetzt, trotz Aufforderung. Alle Auflagen oder einige Auflagen missachtet. Die Versammlung wurde aufgelöst. Sie haben eine unverzügliche Entfernungspflicht hier von dem Platz. Es wurde die Liste frei, Sie haben es verstanden, deswegen entfernen Sie sich jetzt hier von dem Platz. An die Einsatz. Sollten Sie dem nicht nachkommen, kann im Vorstand die Polizei geben Sie körperliche Gewalt und mit ihrem militärischen Zwang und Hilfsmittel körperlicher Gewalt einsetzen. Also kommen Sie der Verfügung nach, entfernen Sie sich von dem Platz. An die Einsatzleitung der Polizei. Es ist 17:24 Uhr. An die Einsatzleitung der Polizei. Das ist unsere erste Aufforderung. Bewahren Sie Ruhe. Erst Kopf, dann Kehlkopf. Wir fordern Sie auf, Ruhe zu bewahren. Eskalieren Sie nicht unnötig die Situation. Auch Ihren, ja, vielleicht für manche von Sie, ich will das gar nicht unterstellen, Brüdern und Schwestern im Geiste der Bundeswehr, tun Sie mit einer weiteren Eskalierung mit Sicherheit keinen Gefallen. Wenn sich rumspricht, und die Medien sind hier breit vor Ort, dass diese Versammlung, die lediglich einen Protest gegen ein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr in demokratischer Art und Weise an die Öffentlichkeit getragen hat, mit Polizeigewalt beendet wird, dann tun Sie Ihrer Sache mehr Schaden als Nützen. Also gehen Sie in sich, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie friedlich, wir machen Musik. Und die Musik ist durchaus gedämpft. Wir kommen Ihnen mit einem kleinen Kompromiss entgegen. Und wir haben nicht nur Musik vom Band. Die Versammlung hier vor mir auf dem Herrn-Ludwig-Platz. Scheinbar haben Sie die ernste Lage nicht begriffen. Ihre Versammlung wurde um 17:22 durch die Polizei ausgelöst, weil Sie wiederholt in die Auflagen verstoßen haben. Sie haben eine unverzügliche Entfernungspflicht hier vor dem Herrn-Ludwig-Platz. Sie wurden bereits zweimal aufgefordert, sich von dem Platz zu entfernen. Dies ist die dritte und letzte Aufforderung, sich von dem Platz hier zu entfernen. Sonst wird die Polizei unmittelbar im Zwang in Form von körperlicher Gewalt und Hilfsmitteln körperlicher Gewalt einsetzen und diese Verfügung durchzusetzen. Ende der dritten Entfernungsaufforderung, es sind 17:26 Uhr. Also die Demonstrationsleitung auf unserer Seite ist verhandlungsbereit. Ansonsten müssten wir leider angesichts dieser Situation eine spontane Protestdemonstration gegen die gewaltsame Auflösung der Proteste gegen das Bundeswehrgelöbnis hier jetzt anmelden. Wir sind bereit, mit dem Einsatzleiter zu verhandeln. Wenn Sie uns hier auflösen, melden wir vorne an der großen Bleiche eine spontane Demonstration an, um gegen die Auflösung der Demonstration zu protestieren. Wir fordern die Polizei auf, friedlich zu bleiben. Wir sind das auch. Hier auf dem Entfernungsplatz. Sie sind der dritten Entfernungsaufforderung nicht nachgekommen. Sie haben ordnungswidrigrechtlich gehandelt. Die Polizei setzt jetzt unmittelbaren Zwang in Form von körperlicher Gewalt gegen Sie ein. Sie haben immer noch die Möglichkeit, sich zu entfernen. Ihre Polizisten drücken die Leute in die Zäune. Ich möchte nicht, dass hier jemand verletzt wird. Ich fordere Sie ausdrücklich dazu auf, friedlich zu bleiben, wie unsere Leute folgen auch. Folgen Sie den Anforderungen und Anweisungen der Polizei. Momentan ist unsere Anwesenheit hier erforderlich, um eine Eskalierung zu vermeiden. Hören Sie auf, die Leute zu schlagen! Hören Sie auf, die Leute zu schlagen! So. Die Personen sind der Entfernungsschutz. Also, wir folgen der Aufforderung der Polizei. Es wird jetzt festgestellt, wer hier ordnungswidrigrechtlich gehandelt hat. Wer sich was zu Schulden hat kommen lassen, keinem wird wehgetan. Es wird einfach nur festgestellt, wie die Personen heißen, die sich den Verfügungen der Polizei nicht... Es wird Tränengas eingesetzt. Ich möchte, dass das aufhört. Bleiben Sie friedlich, wir sind bereit, der Aufforderung zu folgen.